Die Malteser, eine Tragödie von Friedrich von Schiller. Fragment. Lavalette, der Großmeister. Romegas, der Admiral. Biron, sein Nebenbuhler. Montalto, der Verräter. Crequi, Saint-Priest, Ritter, die sich lieben. Castriot, der Ingenieur. Ramiro, Wortführer von San Elmo, Miranda, Botschafter aus Sizilien, der Renegat, alter Christensklav, der türkische Dolmetscher, Laskaris, der griechische Überläufer, Chor, die geistlichen Ritter. Als stumme Personen, die alten Ritter, türkischer Herold, Irene, die griechische Gefangene. Eine offene Halle, die den Prospekt nach dem Hafen eröffnet. Romegas und Biron streiten um eine griechische Gefangene. Dieser hat sie gefasst, jener will sich ihrer bemächtigen. Romegas: Verwegner, halt! Die Sklavin raubst du mir, die ich erobert und für mein erklärt. Biron: Die Freiheit geb ich ihr, sie wähle selbst den Mann, dem sie am liebsten folgen mag. Romegas: Mein ist sie durch des Krieges Recht und Brauch, auf dem Korsarenschiff gewann ich sie. Biron: Den roh korsarischen Gebrauch verschmäht, wer freien Herzen zu gefallen weiß. Romegas: Der Frauen Schönheit ist der Preis des Muts. Biron: Der Frauen Ehre schützt des Ritters Degen. Romegas: Saint-Delm verteidige, dort ist dein Platz. Biron: Dort ist der Kampf und hier des Kampfes Lohn. Romegas: Wohl sicherer ist es, Weiber hier zu stehlen, als männlich dort dem Türken widerstehen. Biron: Vom heißen Kampf, der auf der Bresche glüht, lässt sich's gemächlich hier im Kloster reden. Romegas: Gehorche dem Gebietenden zurück. Biron: Auf deiner Flotte herrsche du, nicht hier. Romegas: Das große Kreuz auf dieser Brust verehre. Biron: Das kleine hier bedeckt ein großes Herz. Romegas: Ruhmredig ist die Zunge von Provence. Biron: Noch schärfer ist das Schwert. Romegas: Zeile fehlt. Ritter: Kommen. Recht hat der Spanier. Der Übermut des Provenzalen muß gezüchtigt werden. Andere Ritter kommen von der andern Seite. Zu Hilf, zu Hilf! Drei Klingen gegen eine auf den Kastilier. Triff, wackrer Bruder, wir stehen zu dir. Dir hilft die ganze Zunge. Ritter: Zu Boden mit den Provenzalen. Andere Ritter: Nieder mit den Hispaniern. Es kommen noch mehrere Ritter von beiden Seiten. In der Verwirrung des Gefechts entflieht die Griechin. Chor tritt auf. Er besteht aus 16 geistlichen Rittern in ihrer langen Ordenstracht und bildet zwei Reihen, die sich auf beiden Seiten des Theaters stellen und so die übrigen umgeben. Chor: Umrungen ist Malta, ein Gürtel von donnergeladenen Schiffen zieht sich, schnürt sich um die Insel zu. Alle seine heidnische Völker, die nicht ehren das Kreuz, gießt das ungläubige Morgenland über diese Insel aus. Alle, die das schlangenernährende Afrika zeugt, die aufgehende Sonne umwohnen und den wachsenden Mond, den ewig sich füllenden, zum Zeichen haben. wie des Hagels unendliche Schlossen, wie die Flocken fallen im Wintersturm, also steigen Völker aus den donnergeladenen Schiffen, aus einer Wolke von Heidenstämmen. Das Wasserreich verschwindet unter ihren Flotten, fester Boden ist die See, und das Meer, das allverbreitete, ewig offene, ist uns geschlossen. Diese Insel ist ein Gefängnis, verriegelt ist das Meer, das ewig offene. Der Spahi tummelt sein Ross durch das Feld hin, die Kasen brennen, der Janitschar belagert, der Minierer wühlt, alles ist gegen diesen einzigen Punkt gedrängt. Berg Skeberas, Lage von Elmo, beide Häfen. Den Orden, der ihnen vor allen gehässig ist, von Grund aus zu vertilgen, das heilige Kreuz zu zerstören, kommen sie alle zusammen in schrecklichem Bund, eine zusammen verschworene Völkerflut gegen diese einzige Insel, den Sitz des christlichen Ritterordens, die äußerste Brustwehr der christlichen Welt. Wer kann ihrer Macht widerstehen? Wie sollen wir gerettet werden? Die wenigen gegen so viele, wenn jeder unter uns Worte fehlen. Aber ihr vergesst die allgemeine Gefahr, und mit grausamer Erbitterung schlagt ihr euch selber Wunden und zücket das Schwert auf die Brust eurer Brüder, das ihr gegen die Ungläubigen gebrauchen solltet. Draußen um die Insel ist der Krieg, und der Krieg ist im Innern. Seinem Untergang ist der Orden nahe, und ihr wütet gegen euch selbst in rasender Zwietracht. Die Schwerter sind gezogen, und nicht gegen den Feind, sondern gegen den Christen, gegen den Bruder. Ihr seid nur in 7 Zungen geteilt, nach der Zahl der christlichen Länder, 7 Landsmannschaften, und doch seid ihr nicht einig. Ein allgemeiner Glaube verbindet euch, ein gleiches Zeichen des Kreuzes vereinigt euch, ein gleiches Gelübde, und doch trennt euch die eifersüchtig-neidische Ehrsucht, und ihr strebt, euch zu vertilgen untereinander. Romegas, höre unsern Streit und sei Richter. Biron, höre mich an. Romegas erzählt die Eroberung des Schiffs, wo er die Griechen in seine Gewalt bekam. Die Erzählung dient dazu, eine Anschauung von dem Seekrieg der Ritter gegen die Ungläubigen zu geben. Der Ritter führte einen Konvoi, er griff einen Algierer an, enterte ihn und befreite 60 Christen. Die Türken wurden statt ihrer zu Galeerensklaven gemacht. Biron erzählt nunmehr seine Ansprüche auf die Griechen, die sich auf ihre Zuneigung gründen. Seine Erzählung gibt eine Idee von dem Nationalunterschied in der Art zu lieben. Eifersucht des Spaniers, Zutulichkeit des Franzosen. Darüber kam die Belagerung. Biron erhielt den Posten von San Elmo, wodurch er von der Griechen getrennt wurde, Anlass, der ihn herüberbrachte, was darauf weiter erfolgt. Chor eifert gegen den ordenswidrigen Gegenstand des Streits, noch mehr als gegen den Streit selbst. Durch dergleichen Laster sei der Zorn des Himmels gegen den Orden gereizt worden, und die weltliche Denkart der Ritter stelle sie den Ungläubigen gleich. Ein Weib sollte diejenigen entzweien, die das Gelübde der Enthaltsamkeit abgelegt. Romegas. Meint, der Chor spreche wie ein Mönch, sie aber seien Soldaten. Seine weltliche Denkart.